The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen. The Face of Death Podcast. Da sind wir wieder mit der Folge Nummer 3. Und auf der anderen Seite der Leitung habe ich hoffentlich den Hatti. Ja, hallo, schönen guten Abend. Passend zu der Zeit haben wir mal ein bisschen die Glocken läuten lassen. Wir müssen uns ja auch immer so ein bisschen in Stimmung bringen, weil wir hören das ja mal alles erst hinterher, was die Leute in der fertigen Aufnahme hören. Ja, ich war schon ganz hebelig für die nächste Aufnahme, weil wir haben ja relativ schnell eine neue Folge gefunden und diesmal waren wir, glaube ich, noch schneller. Wir haben also während, mehr oder weniger du das Skript geschrieben hast, haben wir schon den nächsten Fall, den wir dann halt in der Folge 4 von uns geben, richtig? Das ist richtig, ja. Ich meine, das ist ja wirklich erstaunlich, was es an Material zu diesem Thema gibt. Und ja, was den heutigen Fall betrifft, muss ich wirklich sagen, so viel Information haben wir insofern nicht gehabt, weil dieses Mal ist es im Gegensatz zu den ersten zwei Folgen so, dass wir zumindestens das Opfer kennen. Das ist die eine Sache. Man hatte mir auch gesagt zur letzten Folge, ihr sagt ja von vornherein schon, dass das Opfer ermordet worden ist. Das wisst ihr ja noch gar nicht. Bei den letzten beiden Fällen, also bei dem ersten Boy in the Box und bei dem bei der Heul, ach Gottchen, wir haben ja sogar eine, wie heißt es, Matjes? Nee, Mädjes? Irgendwer hat das doch geschrieben. Meiche. Heulmeiche. Haben wir gelernt, ja. Ja. Es könnte ja auch sein, dass die beide so ums Leben gekommen sind. Also so richtig herausgekommen ist, dass es ein Mordopfer ist. Ja, müssen wir sagen, das wissen wir natürlich nicht. Dieses Mal, bei diesem Fall, können wir ganz klar sagen, die Leiche wurde oder das Opfer wurde definitiv ermordet. Da sind wir uns also im Vorfeld ganz sicher, oder? Ich denke, in dem Fall können wir das zu 100% sagen, dass dem so ist. Ja, das wird sich später noch aufklären. Ja, ganz genau. Ja, wir können ja mal so ein bisschen in die Social Networks gehen. Kommentare kommen wir gleich zu. Wir haben ein paar neue Twitter-Follower, da danken wir erstmal für. Und dann haben wir natürlich sehr, sehr viele Retweets immer bekommen und auch immer nachfragen, wann kommt denn die nächste Folge? Und wir haben ja erst angefangen, aber es ist echt erstaunlich, wie viele Leute darauf warten, ne? Ja, da freue ich mich auch drüber. Also da habe ich so nicht mit gerechnet. Und ja, ist ganz toll. Also an dieser Stelle auch von mir vielen Dank. Auch wir haben nicht viel Statistik jetzt, die wir auswerten können, weil wir das ja über diese Null-Over WordPress-Lösung machen. Aber ja, ich meine so über 700 Klicks aufs Blog und Downloadzahlen, was ich im Archive.org sehen kann, sind auch sehr erstaunlich. Habe ich so nicht erwartet. Ja, vielen Dank. Und jetzt schauen wir mal, dass wir heute wieder eine schöne Folge zusammenbasteln. Ich denke, kommen wir zu den Kommentaren und ich fange mal an vorneweg. Wir haben nämlich einen Kommentar gekriegt zur ersten Folge noch von dem Cross Golf to Rebel. Hoffe ich mal, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Und er schreibt, Hallo Jungs, erst nochmal Glückwunsch zu der Folge und wie ihr die rüberbringt. Absolut hörenswert, was ihr da macht und sehr informativ. Ich freue mich auf weitere Folgen von euch. Bis denne, Rebel oder Rebell. Weiß nicht, ja, ob es Englisch oder Deutsch ausgesprochen mag. Das ja, weiß ich nicht. Ganz kurz noch zu unserem Blog. Das haben wir gerade vergessen, ist mir aufgefallen. Also ihr könnt uns auch mittlerweile über eine URL erreichen. faceofdeathpodcast.de ist vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn man diesen ganzen WordPress-Krams dahinter tippen muss. Also faceofdeathpodcast.de, da findet ihr auch den Blog und findet natürlich auch diverse Links zu der aktuellen Folge. Was heute die Links betrifft, da sagen wir dann was, wenn wir in den Fall einsteigen, weil es gibt Sachen, die möchten wir nicht verlinken. Zumindest haben wir das im Vorfeld so besprochen. Ja, kommen wir zur letzten Folge und starten doch gleich einmal mit einem Audiokommentar. Hallo, hier ist Marlies vom Ladies Talk. Ich wollte einmal was zu eurer letzten Folge sagen, der ihr mich auch genannt hat. Smü, Smai, wie man möchte, kann man aussprechen. Der Name, also die Kürzel, die ich mir hier auf dem Teamspeak zusammengestellt habe, kommt daher, dass mein Geocacher-Nickname früher Smiler 2000 war. Also auch Smü geschrieben, Smiler 2000 ausgesprochen und nicht wie Smillers Gespür für Schnee. Das kam daher, dass ich früher AOL hatte und da brauchte man halt ein Nickname und Smiley wurde ich genannt und Smiley gab es aber schon so viele Zahlen und Smiler nicht und es war noch keine 2000, also hatte ich Smiler 2000 genommen. Der Name blieb dann beim Geocaching auch und seit Ende letzten Jahr bin ich mit meinem Mann als ein Account unterwegs, Buckwild and Smü. So kommt mein Name zustande. Ansonsten einfach Marlies sagen. Ich höre euren Podcast sehr gerne. Das Thema interessiert mich einfach. Ich habe ja schon mal erwähnt, was ich auch gerne gucke. Ich meine, es sind Forensiker, die ihr beschrieben habt, diese ganzen einzelnen Sachen untersuchen. Und ich weiß nicht, ob die Kopfform nachbilden, auch so heißen, aber ich glaube schon. Zum neuen Rätsel kann ich noch gar nichts sagen. Da habe ich mich noch nicht schlau gemacht, da ich erstmal mit meinem neuen Mikrofon herumspiele. Liebe Grüße und vielen Dank für die Werbung. Ihr zwei macht das super. Ja, vielen Dank, ne? Ja. Das ist aber nett. Das ist schön. Ja, also so Audiokommentare hat sowas unheimlich Persönliches, finde ich. Ja. Ja. Ich kann noch einen kleinen Einwurf machen. Ich habe auch noch ein bisschen recherchiert. Also es machen auch Gerichtsmediziner, die machen auch diese Kopfnachbildung. Das habe ich mal recherchiert. Und Forensiker wohl auch. Also das ist dann wohl so eine Gemeinschaftsarbeit. Ah, okay. Ja, das ist auch ein Job, den man mögen muss, glaube ich, an der Stelle. Ja. Ja, möchtest du den nächsten Kommentar machen? Ich lese mal gerne den nächsten Kommentar vor, ja. Und zwar schreibt uns die Nele. Die schreibt: Hallo, ich möchte heute auch mal was zu euren Folgen sagen. Erstens, euer Intro ist der Hammer. Zweitens, eure erste Folge war super. Die habe ich im Auto gehört, als ich, Klammer auf, 15 Jahre alt, Klammer zu, mit meinem Vater mit auf Arbeit war. Und ich war so gefesselt davon, dass ich euch weiterhin folge und alle weiteren Folgen hören werde. Super, macht weiter so. Liebe Grüße, Nele. 15 Jahre. Oha. Ja. Okay. Ich glaube, das war die Tochter von dem Sönke, ne? Oder vom? Ich denke, das ist die Tochter vom Sönke, weil er hat das, glaube ich, erzählt, das letzte Mal, dass seine Tochter mitgehört hat im Auto. Genau. Und ja, liebe Grüße hier in den hohen Norden an der Stelle an euch beide. Und das freut uns natürlich, wenn ihr zuhört und wenn es Spaß macht. Ja, dann mache ich mal den nächsten Kommentar. Da ich mit Begeisterung immer Autopsie mysteriöse Todesfälle gucke auf RTL 2, war auch dieser Podcast ein Muss. Das Intro ist wirklich klasse, einfach unglaublich, was Klaus mit seiner Stimme so alles machen kann. Vielleicht schafft ihr es ja ab und an mal für mich, auch mysteriöse gelöste Fälle vorzustellen. Ab und an brauche ich ein Happy End. Ob das dann immer ein Happy End ist, weiß man nicht. Also ich meine, es ist dann ja meistens eine Leiche. Aber zumindest bei dieser Folge haben wir vielleicht eventuell einen Täter, kann man sagen. Also so ganz bestätigt ist das ja nicht. Aber wir kommen da ja gleich zu. Ja, das war ein schöner Kommentar von der Leni, gell? Vom Enzyklia-Podcast. Richtig, habe ich vergessen, ja, genau. Danke. Nö, macht ja nichts. Dafür sind wir ja zu zweit. Ja, genau. Die Suche nach dem Sinn der Dose heißt das, glaube ich, ne? Als Untertitel, ihr Podcast. Ja. Auch sehr, sehr hörenswert. Also jetzt nicht, das ist jetzt nicht, weil sie jetzt hier kommentiert hat, sondern generell höre ich sogar als, wie heißt es bei euch immer, Muggel? Als Muggel? Ja, sogar als Muggel höre ich den an. Ja, prima. Also, machen wir den nächsten. Dann kommt der an. Kommt von David, oder? Ja. Ja, David schreibt: Hallo ihr beiden, interessantes Thema bzw. Konzept habt ihr euch da ausgesucht. Ich habe jetzt die Episode 0 und Episode 1 gehört, Klammer auf, Episode 2 wird gerade heruntergeladen, und bin gespannt, wie ihr euch entwickelt. Ich persönlich würde mich allerdings freuen, wenn ihr eure persönliche Meinung bzw. Theorien sagt, ohne aber in die Verschwörungstheorie-Richtung abzuschweifen. In der Nullnummer habt ihr erwähnt, dass ihr nichts Ähnliches gefunden hattet. Der NDR hat 2015 einen Podcast namens Täter Unbekannt veröffentlicht, wo zwei Reporter einen Vermisstenfall aufrollten. In 8 Episoden. Vielleicht ist das was für euch. Dann schreibt er den Link dazu, den hauen wir wahrscheinlich nochmal in die Shownotes rein. Und sagt, na dann, macht weiter so. Ich freue mich auf weitere Fälle, euer David. Tja, das ist krass, in 8 Episoden. Ja, als Information zu diesem Podcast geht es um das Verschwinden von dem Mädchen Inka Köntges vor mehr als 15 Jahren. Und das Schicksal ist, naja, wie bei den ganzen Fällen, die werden bisher ungeklärt. Ja, und in 8 Episoden, die sich alle so um die 30 Minuten drehen, kann man da reinhören. Die Folgen sind alle kostenlos auf der Homepage. Ich hatte noch keine Zeit. Hast du da reingehört schon? Ich habe mir das angehört, ja. Und zwar komplett alle 8 Episoden. Und ich, ja, so bin ich. Ihr wisst das. Und ich muss wirklich sagen, absolut hörenswert und halt sehr gut gemacht. Und was ich dann noch, das kann ich kurz noch mit einwerfen, ich habe dann auch schnell mal im Netz ein bisschen gegoogelt. Der Fall von der Inka Köntges ist tatsächlich jetzt Ende 2015 neu eröffnet worden. Das heißt, die sind noch nicht fertig damit. Das geht weiter. Ich denke, wir werden den nicht besprechen, weil, ich wirklich sagen, diese 8 Folgen sind so klasse gemacht. Aber gut, das ist halt öffentlich-rechtlich. Die haben natürlich andere Möglichkeiten, aber auf jeden Fall hörenswert. Absolute Empfehlung und vielen Dank an den David oder David, weiß man auch immer nicht genau, für den Tipp. Hat mir viel Spaß gemacht, das anzuhören. Tja, kommen wir doch mal zur Auflösung des Rätsels vom letzten Mal. Die erste Lösung, die bei uns eintrudelte, wo wir denn erstmal das Ganze zurückgehalten haben, den Kommentar kam vom Wolfgang und der hat geschrieben, passend zum Hammer-Intro gab es am Ende den Hammermörder. So war es nämlich. Norbert Pölke. Schöne Folge. Schönes, nicht so einfaches Rätsel. Weiter so. Ja. Und wir haben Wolfgang seinen Kommentar dann auch freigeschaltet, weil die Marlies hat ja, wie im Audiokommentar gesagt, sie war noch nicht so weit. Sie hat dann aber auch kommentiert. Und bei uns im Blog ist es halt einfach so, wenn jemand schon mal einen freigeschalteten Kommentar hat, dann wird der nächste automatisch nicht moderiert, wird automatisch freigeschaltet. Das wird Klaus jetzt abstellen. Das heißt also, wenn ihr kommentiert, nicht wundern, dass es vielleicht mal einen halben Tag dauert. Die werden dann von uns erst freigeschaltet. Und jetzt kann Klaus ja mal zählen, was die Marlies geschrieben hat. Ja, Marlies hat es auch richtig gelöst. Norbert P. schreibt sie, mit einem Hammer war er los. Zuletzt seine Frau und Kind zu Hause, Kind 2 auf der Flucht und dann sich selbst. Tolles Rätsel, Grüße, Marlies. Genau. Und dann haben wir den Norbert von Twitter noch, den hänge ich jetzt gleich hinten dran, weil der hat das auch mit der Kommentarfunktion bemerkt, dass die Lösung dann schon drin stand. Also wie Nati schon sagt, das wird sich demnächst ändern. Wir schalten die dann frei, kurz bevor die neue Folge kommt, die Kommentare. Mhm. Es sei denn, es ist ein Kommentar, wo die Lösung nicht drin ist. Das werden wir vorab schon freischalten, dann auf jeden Fall. Ja. Das können wir ja machen. Und der Norbert schreibt, jetzt wollte ich gerade das Rätsel lösen. Da sehe ich, dass die Kommentare schon freigeschaltet sind. Na gut, den unrühmlichen Namensvetter Norbert Pölke habe ich auch ermittelt, in Anführungszeichen. Ich bin übrigens auch ganz begeistert von eurem neuen Podcast. Das macht echt Lust auf mehr. Auch die Länge der Folgen finde ich passend. Euch beiden mal in einem ernsteren Format zu hören, gefällt mir echt gut. Obwohl ich anfangs leichte Bedenken hatte, in Klammern vorher. Macht weiter so, euer Norbert von Twitter. Ja, Norbert, die Bedenken hatten wir auch anfangs. Ganz genau. Ob das so, aber im ersten Teil ein bisschen locker fröhlich, aber ich kann jetzt schon sagen, bei dem Fall, der heute kommt, Da gibt's nicht lustig. Gar nichts mehr zu lachen, nee. Nee. Ja, Norbert, ganz, ganz vielen lieben Dank. Ja, man muss natürlich dazu sagen, also die Marlies und der Wolfgang sind beides Geocacher und Geocacher haben natürlich sehr oft eine Affinität, Rätsel zu lösen und das hat den beiden natürlich Spaß gemacht. Aber ich bin gespannt bei den nächsten Fällen, die Klaus uns vorstellen wird, ob da auch mal Nicht-Geocacher draufkommen. Aber im Endeffekt ist es ja, glaube ich, nur Google-Fleißarbeit und ein bisschen Recherche, ne? Ja, aber auch dafür muss man sich Zeit nehmen. Also ich würde dann mal kurz die offizielle Lösung noch kundgeben zu dem Rätsel. Und es stimmt, es ist Norbert Pöke. Also der Stuttgarter Polizeimeister Norbert Pöke verschuldet sich maßlos, als er nach einem kleineren Lottogewinn ein Haus für sich und seine Familie baut. Um ihren luxuriösen Lebensstandard halten zu können, beging Pöke in den Jahren 1984 und 1985 insgesamt 3 Raubmorde und 4 Banküberfälle. Letztere fast immer nach demselben Schema. Auf einem abgelegenen Rastplatz erschoss er ein beliebiges Opfer, fuhr mit dessen PKW vermummt zu einer kleinen Bankfiliale und raubte sie aus, wobei er mit einem Vorschlaghammer die Scheibe des Kassenschalters zerschlug. Obwohl er seine Opfer nicht mit diesem Werkzeug umbrachte, war er bald landesweit als Hammermörder bekannt. Eine Soko-Hammer laborierte an der Aufklärung des Falls. Als Pöke ins Visier seiner Kollegen geriet, erschoss er Ende 1985 erst seine Familie und dann sich selbst. Tja, gibt schon verrückte Dinge, ja. Tja, das ist schon ziemlich krass. Also, ja gut, ich hab's auch irgendwann rausbekommen gehabt, ja, ich war doch etwas erstaunt, was denn so alles für Fälle es gibt. Ja, wenn wir den heutigen Fall betrachten, da sind wir uns beide einig, also wir haben euch Links in die Shownotes gepackt. Wir haben aber auch bewusst Links, die wir gefunden haben, nicht in die Shownotes gepackt, weil sie Bild- und Videomaterial enthalten, wo wir, glaube ich, beide der Meinung sind oder gar nicht nachvollziehen können, dass es sowas im Internet gibt. Das ist, ja, es ist nicht alles unbedingt bei YouTube zu finden, aber wenn man sich so ein bisschen hinsetzt und Recherche betreibt, dann findet man auch andere Quellen. Und da haben wir uns im Vorfeld unterhalten und haben gesagt, also ja, wer das gerne sich angucken möchte, kann das gerne tun, aber das verlinken wir nicht, wenn ich das so jetzt in den Worten richtig wiedergegeben habe. Ja, definitiv nein. Da kann jeder sich selber noch ein Bild machen. Ich denke, wenn wir den Fall soweit durchgesprochen haben, wird es nicht so schwer sein, die entsprechenden Quellen zu finden an der Stelle. Das ist richtig, ja. Wir haben es ja bisher immer geschafft, also das hört sich immer, das ist immer so ein kleiner Aufhänger, dass man immer einen Namen zu einem Fall hat, also The Boy in the Box oder ja, die Heulsuse vom letzten Mal, ich weiß nicht, bei Twitter stand das, ne? Ich weiß nicht, wo ganz im Skript, bei Twitter hat man uns das angeschrieben. Ja, auf jeden Fall, ja, auch dieses Mal haben wir einen schlagkräftigen Namen. Ich fange mal an. In dieser Folge geht es um einen brutalen Mord an Elizabeth Short. Der Mord ist bekannt unter dem Namen The Black Dahlia oder Dahlia. Zu diesem Mord gibt es mittlerweile einen Roman, eine Verfilmung und sogar eine Melodic Death Metal Band hat sich danach benannt. Aber hören wir doch erst einmal in den Fall hinein. Betty Bersinger lebte in 3705 South Northern Avenue in Lima Park, einem Neubauviertel von Los Angeles. Die junge Mutter einer 3-jährigen Tochter hatte am Morgen des 15. Januar 1947 einige Besorgungen zu erledigen. Doch ihre Tochter war erkältet und quengelte ständig herum. Das Anziehen entwickelte sich zur Geduldsprobe. Als sie gegen 10 Uhr das Haus verließ, war sie bereits spät dran und entsprechend gestresst. Sie schob den Buggy eiligen Schritts Richtung Hauptgeschäftsstraße, dem heutigen Martin Luther King Jr. Boulevard. Zwischen Colosseum Street und 39th Street war die Norton Avenue seinerzeit noch unbebautes Brachland. Die Bebauungspläne lagen zwar längst fertig in den Schubladen der Planungsbehörde, aber im Moment sprießt hier noch Gras und Unkraut beiderseits der Straße. Als Betty Berzinger sich der Mitte dieses Blocks näherte, sah sie bereits aus etlichen Metern Entfernung einen großen hellen Gegenstand neben der Straße in der Morgensonne aufleuchten. Sie dachte zunächst an eine kaputte Schaufensterpuppe, die jemand entsorgt hatte. Als Betty Berzinger jedoch nur noch wenige Schritte entfernt war, bemerkte sie ihren Irrtum. Dort lag eine nackte Frauenleiche. Dieser Anblick war an sich schon schrecklich genug, doch dieser Leichnam war darüber hinaus übelst zugerichtet. Die junge Mutter wandte den Blick sofort ab und hetzte mit ihrem Kind zu den Häusern hinter der nächsten Kreuzung. Von hier aus verständigte sie die Polizei. Tja, übelst zugerichtet. Das ist relativ human, wie die Fallbeschreibung ist, weil wie diese Leiche zugerichtet worden ist, war mir auch nicht bewusst, dass es sowas Brutales geben kann. Ich glaube, es sind Mafia-Methoden, hat man angewandt in den 50er Jahren, ne? So nennt man das, glaube ich, ne? Jo. Da kommen wir aber gleich zu. Ja, kommen wir doch erstmal zu dem Opfer. Das Opfer, wie ich bereits erwähnte, ist Elizabeth Short. Sie ist die als drittgeborene Tochter von Phoebe May und Cleo Short am 29. Juli 1924 in Hyde Park, einem Vorort von Boston, also nicht in dem Hyde Park von New York, also es gibt wohl einen Vorort, Hyde Park. Und als sie noch sehr jung war, zog die Familie nach Medford, also das ist auch in der Nähe von Boston. Und im Laufe ihres kurzen Lebens kehrte sie, Fuß zu fassen in der Welt, immer wieder nach Medford zurück. Also sie ging aus dem Ort hinaus und kam immer wieder zurück. Aber da kommen wir jetzt im Laufe der Geschichte auch drauf und werden das Ganze mal so ein bisschen durchleuchten. Ja, 1940 hat sie die Schule abgebrochen. In Amerika nennt sie immer so schön High School, gell? Und ich glaube gar nicht, die haben auch gar nichts anderes. Die haben immer nur High School. College und High School, oder? Hm. Irgendwie, ja. Auf jeden Fall ist sie dann nach der Schule das erste Mal nach Florida, um dort als Kellnerin zu arbeiten. Im Frühjahr 42 zurück nach Medford und da hat sie dann irgendwie in einer Drogerie gearbeitet und ist dann im Januar 1943 zusammen mit ihrem Vater wieder umgezogen und zwar wieder zurück nach Florida und diesmal direkt nach Los Angeles, also da, wo auch dann die Tat stattgefunden hat. Ja, auf einer Silvesterparty von 1944 auf 45, das heißt also, ich weiß nicht, ob da schon Kriegsende war, hat sie einen Piloten kennengelernt, der Math Gordon hieß und in den hat sie sich verliebt und die haben sich dann auch verlobt und am 22. August 1945, 8 Tage nach Ende des Zweiten Weltkrieges, also es war mitten im Kriege, hat sie dann ein Telegramm erhalten, dass also ihr Verlobter bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war und klar, wenn der Verlobte ums Leben kommt, ist man natürlich so ein bisschen geschockt und die Tage an Trauer hat sie natürlich zu Hause verbracht. Ja, das heißt, das werden wir noch öfter hören, dass sie immer wieder nach Medford zurückzieht. Sag ich, also ja. Und nach einer bisschen Zeit zur Besinnung ist sie dann im April 1946 Richtung Chicago aufgebrochen und lernte dort einen Mann kennen, Gordon Fickling. Ja, und das sollte die nächste gescheiterte Beziehung werden in ihrem Leben, weil Ende August beendete er die Partnerschaft und zwar aus dem Grund, weil er angenommen hat, dass Elizabeth, die von Freunden Betty genannt wurde, ihm nicht wirklich treu sei. Ja, um jetzt mal so einen Cut zu machen, also ich habe mir da so ein bisschen mal die Gedanken drüber gemacht. Ich meine, wir wissen ja, dass sie ermordet worden ist und so. Und wenn man mal überlegt, dass sie halt in Florida als Kellnerin gearbeitet hat oder so, wie hat man das früher so gesagt? Also ich glaube, sie war ein leichtes Mädchen, also wahrscheinlich schnell zu haben oder so. Also ich weiß nicht, Schlampe wäre jetzt wahrscheinlich zu hart gesagt, aber man sagt jetzt, glaube ich, leichtes Mädchen, weil im Herbst 46 hatte sie ständig flüchtige Bekanntschaften. Das spiegelt das ja wieder, was das eigentlich so sagt, so Kellnerin. Man lernt natürlich viele Leute kennen. Ist in vielen billigen Hotels abgestiegen, Miete hat sie oft nicht gezahlt und hat dann halt auch in irgendwelchen heruntergekommenen Wohnungen im Raum Los Angeles gelebt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, leichtes Mädchen ist, glaube ich, passend, ne? Ja, sie war kontaktfreudig, würde ich sagen, ja, an der Stelle. Und leichtes Mädchen, ich denke vielleicht mehr so, dass diese offene und lockere Art, die so beschrieben wird von ihr, vielleicht von vielen Männern auch falsch verstanden worden ist, einfach an der Stelle. Ja, mit Sicherheit. Also sie hat ja dann auch, da kommen wir ja auch gleich zu, sie hat ja scheinbar auch so ein bisschen versucht, in die Schauspielkarriere zu kommen. Aber vorher hat sie ja noch ja versucht, in einen, nee, oder man hat ihr den Namen die Schwarze Dahlia gegeben, das ein Wortspiel auf den Film Die Blaue Dahlia ist, weil sie halt schwarze Haare hat und einen schwarzen Kleidungsstil hat und so. Und ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt gedacht hat, okay, ja, ich bin jetzt vielleicht eine hübsche, junge 22-Jährige mit schwarzen Haaren, schwarzer Kleidungsstil. Bin ich jetzt eine berühmte Schauspielerin? Ich meine, ist ja heute noch so, dass viele nach Amerika gehen und träumen vom großen Geld in Hollywood. Aber ich weiß nicht, das scheint damals ja auch schon so gewesen zu sein, ne? Ja, ich glaube, die Verlockung Hollywoods war damals genauso groß, wie sie heute wahrscheinlich auch noch ist. Aber Tatsache ist, dass sie gegen allen Gerüchten niemals als Schauspielerin in irgendeinem Film mitgespielt hat, also nicht mal als Statist. Und die einzig mögliche Verbindung, die man ziehen kann, ist, dass ihr angedichtet wird, dass sie eine Affäre mit dem Regisseur Orson Welles gehabt haben soll. Aber so richtig bewiesen ist es auch nicht. Das ist mehr so im Bereich der Vermutung. Naja, schauen wir doch mal einfach. Ich meine, ja, also wenn ich weiß, wer Orson Welles ist, ich habe vorhin noch mal extra recherchiert. Ich denke, der ist nicht unbekannt. Also ich glaube, einer der bekanntesten Filme ist Moby Dick. Ah ja. Das habe ich jetzt auch gar nicht so gewusst. Aber irgendwie auch nicht zu Ende gedreht, irgendwie so halbherzig, okay, oder so. Ja, ja, aber das liebe gute Mädchen wurde ja nun mal umgebracht. Und das kann euch Klaus mal erzählen, wie man das macht und warum man das so macht, können wir beide nicht verstehen. Ja, als Elizabeth Short, wie beschrieben, von Betty Bersinger tot aufgefunden wurde, da war sie nackt, an der Hüfte auseinandergeschnitten. Ihre Scheide und eine ihrer Brüste waren verstümmelt und ihre Mundwinkel in Form eines Glasgow-Smile bis zu den Wangenknochen aufgeschlitzt. Puh. Der Körper war erstaunlich sauber und fast blutleer, sodass man davon ausging, dass der Täter sein Opfer vor dem Transport zur Fundstelle gewaschen und gesäubert hat. Des Weiteren fand man an den Handgelenken Spuren von Fesseln. Ja, zum Glasgow-Smile, ja, ich hatte gesagt Mafia, aber es waren wohl in den 50ern ja Drogenbanden, und zwar hat man dort links und rechts des Mundwinkels Schnitte gemacht, also bis, bis zu den Wangenknochen, und dann haben sich halt Narben gebildet, Und das sah dann halt aus, als man immer ein breites Lächeln oder Grinsen hat. Also man kann sich das in der heutigen Zeit vielleicht so ähnlich vorstellen, wenn man den Joker nimmt von Batman. Der hat ja auch immer so ein Grinsen, so ein ziemlich weites, breites. Und das muss man sich halt an einer Leiche vorstellen, der man den Mund aufgeschnitten hat. Und wenn man Glasgow Smile mal googelt und dann auf Bilder klickt, dann sieht man auch Opfer, also die das auch haben, also richtig blutige Opfer, also mit Vorsicht zu genießen, also Nele mit 15, du musst dir das nicht angucken. Ja, zum Thema blutleer und gewaschen, ja, das ist natürlich dann, da kommen wir dann auch gleich zu, natürlich auch vielleicht schon mal ein Indiz, wer zumindestens der Mörder sein könnte oder die welche Berufsgruppe, wobei in dieser Fallbeschreibung oder in der in den Ermittlungen wurde nur eine Berufsgruppe genannt, aber ich würde da gerne noch eine zweite Berufsgruppe gleich mal mit reinbringen. Es gibt halt sehr viele Fotos, forensische Fotos von der Leiche aus den 40er Jahren, wo man dann halt auch oder von ihr gibt's halt ganz viele Fotos also die man auch findet und auch als Video verarbeitet hat. Es gibt auch so ein paar Videoaufnahmen, die zwar, glaube ich, meine sehr schlecht sind, weil ich glaube, die haben nur Fotos gemacht. Also ich weiß gar nicht, Videotechnik war damals noch nicht, oder? Hast du was gefunden? Nee, also Film habe ich keine gefunden. Es gibt halt auf YouTube diverse ja, so Dia-Show-Collagen dazu, aber wo du das gerade sagst, das muss ich dann auch sagen. Also für Leute mit nicht ganz so starken Nerven, meine Empfehlung, nicht unbedingt anschauen. Vielleicht reicht es einfach hier zuzuhören, weil das ist teilweise sehr, sehr heftig, muss ich wirklich sagen, was da an Bildern ist. Und das ist aber auch Stück dieses ganzen Falls irgendwie, dass unglaublich viel Presse und unglaublich viel Öffentlichkeit an diesem Fall teilgenommen hat, was die Ermittlungen natürlich nicht gerade einfach gemacht hat an der Stelle. Ja, man hat ja gesagt, dass, also wie die Polizei gerufen wurde, wie die Reporter da waren, hat man ja gesagt, so, ja, Mensch, hier, dadurch wurden viele Spuren verwischt und das ist ja alles irgendwie in die Hose gegangen. Aber ich meine, wenn man mal ein bisschen mehr recherchiert und sich dann die Fotos anguckt, die es vom Tatort gibt oder so, man hat ganz klar den Reportern gesagt, so, hier Mindestabstand halten, eigentlich gar keine Fotos machen und auch nur die Ermittelten oder Ermittelnden Kommissare oder Ermittler, was weiß ich, wie sie man damals nannte, waren halt dort nur zugegen. Also man hat dort schon irgendwie alles aufnehmen können und konnte natürlich also die Leiche, was Klaus ja eingehend schon sagte, dass wir jetzt einen Namen haben, anhand von Fingerabdrücken wurde Elizabeth Short identifiziert. Es gibt dazu im Netz zwei Aussagen. Die eine, ja, die war irgendwie nur ganz kurz irgendwo beschrieben. Also mehrfach findet man halt, dass sie als Minderjährige wegen Trunkenheit inhaftiert worden war. Und dann wurde auch in den 1947, das ist doch eigentlich 50er Jahre, sagt man doch, oder? Ich weiß es gar nicht. Sagt man das nicht so? 50er, 40er Jahre? Ja, so die Ecke. Ja. Also auf jeden Fall, sie wurde halt wegen Trunkenheit polizeilich festgehalten und deswegen hat man die Fingerabdrücke genommen. Es gibt noch eine Aussage, dass sie wohl mal bei der Army gearbeitet oder gejobbt hat und dass man da wohl auch die Fingerabdrücke genommen hat. Aber das habe ich glaube, du auch nur in irgendeinem Beitrag mal beiläufig gefunden, aber mehrfach wurde halt im Netz geschrieben, aufgrund dieser Trunkenheit. Und so war das, glaube ich, also das klingt glaubwürdiger, finde ich. Ja, beides. Also für mich ist beides denkbar, weil wenn du bei der Army arbeitest in Amerika, ist auch so, dass du ja komplett erfasst wirst eigentlich erstmal. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch Fingerabdrücke mit bei waren damals. Und also auf jeden Fall, sowohl das eine wie das andere war in dem Fall Grund genug oder hat dazu geführt, dass man das Opfer diesmal wirklich und zwar hundertprozentig identifizieren konnte, um wen es sich handelt. Also das ist für uns jetzt in diesem Fall nach Folge 1 und 2 mal neu. Deswegen haben wir einfach auch Informationen über das Opfer an sich. Also man muss sich auch im Klaren sein, also was wir erzählen, wenn man danach googelt, also man findet immer wieder das gleiche Bild, die ist in der Mitte wirklich zerteilt. Da liegen, also das liegt so einen halben Meter auseinander, also Oberteil und Rumpf, die ist wirklich zerhackt, zersicht, ich weiß es nicht. Also da muss man sich mal im Klaren sein, das ist echt schon strange und das war 1947. Was vielleicht noch zu sagen ist, dass vielleicht Rückschlüsse zieht, zumindest es steht da nirgends, aber das ist für mich so eine Art, ja, ich sag mal, wie sagt man heute, Raubmord? Also 10 Tage nach dem Mord hat man in einem Müllcontainer einige Meilen vom Tatort die schwarzen Schuhe von ihr gefunden, das Lederportemonnaie. Das ist ja schon, also in der heutigen Zeit würde man sagen, Raubmord, oder? Also es steht nirgends in den Ermittlungen geschrieben, dass es ein Raubmord war, aber das ist, ich meine, ich bin jetzt kein Kommissar oder Ermittler, aber das hört sich schon nach Raubmord an. Ja, ich glaube, man spricht oft auch von diesem Verhalten eines Mörders, von dem Übertöten nennt sich das. Das heißt, es reicht nicht, dass das Opfer tot ist, sondern es ist halt so, dass es quasi mehrfach getötet wird. Und ich denke, den Fall haben wir hier auch letztendlich. Und schrecklich. Also ich habe das beim ersten Mal überfliegen, habe ich gelesen, aufgeschnitten oder irgendwas. Und ich habe dieses abgetrennt erst für mich gar nicht realisiert, bis ich dann die Bilder gesehen habe, was da eigentlich passiert ist an der Stelle. Ja, auf jeden Fall, um das noch mit einzuwerfen, die Ermittlungen sind dann natürlich losgegangen. Als erstes hat man natürlich rausgefunden, dass Elizabeth Short so gar keinen richtigen Wohnsitz mehr hatte, sondern so ein bisschen rumgetingelt ist in Los Angeles, weil sie halt gerne Schauspielerin geworden wäre. Ja, hat in Hotels gewohnt, hat da teilweise nicht bezahlt, hat in irgendwelchen runtergekommenen Wohnungen sich Unterschlupf gesucht. Ja, und zuletzt gesehen wurde sie am 9. Januar 1947 in der Lobby des Bidmore Hotels. Und sie hat erzählt, sie wolle eigentlich ihre Schwester treffen, um nach Berkeley zu fahren. Und dort hätte sie wohl ein Angebot, als Model zu arbeiten. Das waren so die Aussagen, was man dann bei den Ermittlungen herausgefunden hatte. Ja. Ja, und bei Ermittlungen kommen dann ja auch irgendwann mal, wenn man ganz viel Glück hat oder gute Ermittler am Start hat, natürlich auch Verdächtige ins Visier. Und das ist für die damalige Zeit, ich weiß gar nicht, ob das in der heutigen Zeit auch so ist, sehr, sehr häufig gewesen. Eigentlich hatte die Polizeibehörde von Los Angeles nur 22 Verdächtigte. Nur ist schon mal gut. 22 finde ich schon viel. Jetzt kommen wir zu einer Berufsgruppe. 7 davon waren Ärzte. So, wenn man sich jetzt die Leiche betrachtet, also sie wurde im Genitalbereich verstümmelt, die eine Brust wurde verstümmelt. Sie wurde scheinbar ja feinsäuberlich zertrennt. Kann man das natürlich eigentlich nur einem Chirurgen zuordnen. Wir kommen gleich zu den Verdächtigen. Wir haben einige Chirurgen. Was ich sagen wollte, um jetzt mal dem Wunsch der Hörer entgegenzukommen, auch unsere eigenen Meinungen mal mit reinzubringen. Ich weiß nicht, warum hat man nicht einen Schlachter oder Metzger zumindest verdächtigt, weil das taucht in den Ermittlungen überhaupt nicht auf, weil die haben mindestens genauso viel Fachwissen, vielleicht sogar noch mehr Fachwissen, weil ein Chirurg zersicht keine Leiche, der amputiert vielleicht mal ein Bein oder einen Arm oder so, aber eine Leiche, also für mich ist das schon ziemlich strange oder ja, in der heutigen Zeit würde man sagen, die Leute haben schlimme Filme gesehen oder schlimme Spiele gespielt, aber damals 1947, ich weiß nicht, also was es da für Filme gab, dass man vielleicht so eine kranke Tat durchführen kann. Ich weiß nicht, ob du dir Gedanken über das Täterprofil gemacht hast, über die Berufsgruppe. Es muss ja kein Schlachter oder kein Metzger oder kein Arzt sein, aber zumindest würde ich gerne mal die Berufsgruppe damit einwerfen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist ein guter Gedanke, ja. Also die erste Idee ist wahrscheinlich, wenn man sowas sieht, ja, Chirurg oder irgendjemand, der sich mit Operationen auskennt, weil der Leichnam an sich halt auch sehr sauber war und sehr fachmännisch, wenn man davon fachmännisch sprechen kann, zerlegt war an der Stelle, muss man einfach so sagen. Und was ich mich aber frage bei der ganzen Geschichte, es ist nie in dem ganzen Fall mal eine Frau verdächtigt worden. Das ist, was mir aufgefallen ist, wenn wir jetzt gerade so auf der Ebene sind, wo wir selber mal sagen, was wir denken. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Elizabeth Short so eine junge, hübsche Frau war, die so den Männern den Kopf verdreht hat, und wie wir es später auch noch hören, da waren teilweise auch verheiratete Männer dabei. Warum ist in der ganzen Ermittlung niemals eine Frau verhört worden? Ich glaube, das ist so typisch Denken von Mensch, weil wenn du sowas siehst oder so, das traust du keiner Frau zu. Da denkst du einfach, okay, das ist irgendwie ein kranker Mann, ein kranker Typ, das traust du keiner Frau zu. Ich glaube, umso erschreckender wäre es, wenn man wirklich mal einen Täter finden würde und man würde feststellen, es ist eine Frau, aber sicherlich ist es kann es natürlich auch eine Eifersuchtstat sein, aber die Frage ist natürlich, was will eine eifersüchtige Frau erreichen? Sie will ja lediglich, dass ihre Kontrahentin nicht mehr mit meinem Ehemann, mit meinem Freund, ich sag's jetzt mal, einfach ins Bett steigt oder ein Verhältnis hat. Sie möchte einfach sie möchte die Konkurrenten aus dem Wege schaffen. Gibt man sich da so viel Mühe, sowas zu machen? Klar, könnte man jetzt sagen, okay, wenn man jetzt auf die sexuelle Schiene geht, okay, sie hat jetzt, also die Frau vom Gedanken her hat jetzt einfach so aus Wut, was weiß ich, Genitalbereich verstümmelt, die Brust verstümmelt, so ungefähr so, ja, jetzt kannst du nicht mehr, bla bla bla. Vom Gedanken her, Gang her, könnte das natürlich so sein. Aber sie dann noch zu zerteilen, das finde ich schon sehr weit hergeholt für eine Frau. Ja, das ist halt im Bereich der Spekulation letztendlich. Aber ich wollte es nur mal hier mal sagen, das ist, was mir so aufgefallen ist bei der ganzen Geschichte. Ich meine, die haben ja damals also um die 1000 Leute verhört und Hinweise gesucht. Also sie sind von Haus zu Haus gegangen und die hatten ja Bilder, ne? Also die hatten ja tatsächlich was sie zeigen konnten. Konnten sagen, hier, kennen Sie diese Frau oder kennen Sie nicht? Und jetzt kommt auch so ein Punkt, der hat mich auch irgendwie umgehauen, dass es tatsächlich um die 60 Personen gab, die haben angerufen und haben ein falsches Geständnis abgelegt. Die haben einfach angerufen, hier, ich war's. Ja, es gab ja mehrere hundert Verdächtige, hat sich dann auf 22 runtergeschraubt und dann hat man auf einmal 60, weil die einfach gesagt haben, hallo, ich bin der Mörder. Und wenn man jetzt mal zurückdenkt, das gibt's heute nicht mehr. Das war damals scheinbar eine Zeit, wo man wusste, okay, ich werde bestraft. Vielleicht gehe ich ein paar Jahre ins Gefängnis dafür, aber ich habe ja Ruhm, ich bin berühmt. Weil was anderes wollten die damit ja, glaube ich, nicht bezwecken, oder? Naja, Moment. Wir sind irgendwo 1947. Ich glaube, da war in Amerika für Mord nicht unbedingt nur Gefängnis, sondern da gab es noch Todesstrafe, ne? Das heißt, Leute, die sich da gemeldet haben und haben gesagt, ich war es, die heben quasi die Hand, um zu sagen, einmal bitte elektrischer Stuhl oder was weiß ich, was damals so die Wahl der Werkzeuge waren. Das heißt, das war jetzt kein Spaß. Das war jetzt nicht zu sagen, okay, bei mir läuft sowieso alles scheiße, dann gehe ich halt 15 Jahre ins Gefängnis, da habe ich frei Essen, frei Trinken und kriege unter Umständen noch eine Ausbildung oder irgendwas. Sondern das war für die Leute quasi ein Bekenntnis, um zu sagen, ich weiß, wenn ich sage, ich war's, sterbe ich auch. Also deswegen überrascht mich, dass das um die 60 Leute gesagt haben, hier, hallo, ne, ich war's. Ja, man aber hat ja auch, also die Polizei hat ja auch diverse Briefe bekommen mit Geständnissen von angeblichen Mördern. Es wurde sogar das Adressbuch von Elizabeth Short an die per Post an eine Zeitung geschickt im Jahre 1950, wurde dann aber der Fall geschlossen. Also trotz, dass man jetzt das Adressbuch zugeschickt bekommt, also man hat da irgendwie anhand dieses Adressbuchs natürlich auch noch Ermittlungen geführt, aber man konnte in keinster Weise eine Aufklärung finden und auch mit diesen, ich sag mal, 60 kranken Leuten, die gesagt haben, ich war's, hat man 1950 diesen Fall geschlossen. Was man jetzt einfach nochmal sagen muss, mit diesen falschen Geständnissen ist ein Phänomen, was immer wieder aufgetreten ist. Es gab einen Fall des sogenannten Lindbergh-Babys von 1932. Mal gucken, vielleicht können wir den ja auch mal behandeln. Da haben auch 200 Menschen erklärt, sie hätten den Sohn von Charles Lindbergh umgebracht. Die Ursachen dafür, ja, sind nicht geklärt. Rauschzustände, also Drogen wahrscheinlich, Alkohol, geistige Verwirrung, Gier nach Aufmerksamkeit, das, was ich ja schon sagte oder so. Ja, das waren halt einfach dann die Ursachen dieser falschen Geständnisse und behindern eigentlich nur die Polizei. Und wie gesagt, 1950 wurde der Fall eigentlich erstmal geschlossen. Jo, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an der Stelle an, was und wer so als Verdächtiger gehandelt wird zu der ganzen Geschichte. Also keine Panik, wir gehen nicht alle 22 durch. Nein, alle 22 sind auch nicht namentlich bekannt. Wir haben noch so über den Daumen 5, 6 Stück, oder? Ja. Ja. Ich fange mal an mit Mark Hansen. Hansen war Nachtclubbesitzer und ein ehemaliger eifersüchtiger Geliebter von Short. In Shorts Adressbuch, das ist das, was an die Zeitung geschickt worden ist, da war sein Name, hier steht hervorgehoben, also bei unterstrichen oder etwas öfter mal mit dem Kuli geschrieben, das wissen wir nicht genau. Und Short wohnte mit Hansen zusammen, und zwar in einer Wohnung mit anderen Frauen, die an seinen sogenannten Varieté-Shows beteiligt waren und der Hauptdarstellerin irgendwie waren. Und er hat versucht, Short zu verführen. Und er war der Letzte, der mit ihr vor ihrem Tod telefoniert hat. Über dieses Telefonat hat er dann wohl irgendwie widersprüchliche Aussagen gemacht und erkannte ein paar von den Ärzten, die später noch kommen, die auch unter den Verdächtigen waren. Aber all das hat wohl auch nicht gereicht, um ihn wirklich dingfest zu machen an der Stelle. Ja, aber wenn man das so hört, das ist für mich so ganz klar so, you are the number one. Du bist ganz klar, bist du für mich ganz oben. Aber es gab noch einige andere. Also wir haben jetzt, der Mark Hansen war 55. Wir haben jetzt mal die ganze, also wie alt die zu dem Zeitpunkt waren, wie Elizabeth Short ermordet wurde. Da haben wir mal, um da mal so ein Gefühl für zu bekommen. Also sie war 22, der Mark Hansen war 55. Ja, der nächste Verdächtige ist einer der Ärzte der sieben genannten. Walter Bailey war Chirurg, also das, was ich sagte, also es müsste ja mindestens ein Chirurg sein, also es macht nicht Sinn, wenn es ein Hautarzt ist oder ein Ohrenarzt ist. Seine Tochter war eng mit der Tochter von Elizabeth Short befreundet, wir erinnern uns, das war, also die Schwester wollte sich ja mit Elizabeth halt in einem Hotel treffen und der wurde halt auch verdächtigt, ist im Jahre 48 gestorben. Und bei einer Autopsie ergab sich, dass er eine sogenannte degenerative Krankheit des Gehirns hatte. Und die Geliebte, der hatte nämlich eine Geliebte, hat später gegenüber der Ehefrau behauptet, sie wüsste ein schreckliches Geheimnis. Wer jetzt wissen will, was eine degenerative Krankheit ist, das ist also eine Krankheit, also des Gehirns ist degenerativ ist, wenn bestimmte Zellen absterben, sprich Gehirn, logischerweise sterben dort Gehirnzellen ab. Damals war es wahrscheinlich noch nicht bekannt, aber in der heutigen Zeit geht das dann da halt in den Bereich Demenz, also dass die Leute halt ja nicht mehr klar denken können, also ihr Tun und Handeln nicht mehr unter Kontrolle haben. Und deswegen ist sie natürlich dann auch in Verdacht geraten, aber man hat es halt erst bei der Autopsie festgestellt. Und jetzt weiß ich natürlich, oder wissen wir natürlich nicht, warum er damals verdächtigt worden ist. Also so aus den Informationen lese ich heraus, man hat ihn wahrscheinlich erst verdächtigt, nachdem er gestorben war, aufgrund seiner Erkrankung, vermute ich mal. Ja, man hat ihn vor allem deshalb auch verdächtigt, weil er relativ nah am Tatort gewohnt hat. Also ja, sein Haus genau. War nur ein paar Straßen entfernt. Und dann noch die Beziehung zwischen seiner Tochter und der Schwester von Elizabeth Short. Ja, und durch die Krankheit vielleicht, Übersprungshandlung. Leider auch nur wieder im Rahmen der Spekulation ist auch nicht weiter verfolgt worden, die ganze Sache. Auch interessant ist der nächste Verdächtige, das ist Robert Manley. Der ist 25, also der wäre schon altersmäßig, glaube ich mal, in der Gruppe, wo eine 22-Jährige mehr wie interessant ist, gerade wenn es jemand ist, der Richtung Film geht. Ihr könnt euch die Bilder ja mal anschauen im Internet. Also das war schon ein hübsches Mädel, das kann man schon sagen. Also für damalige Zeit, die hätte schon gut gepasst. Ja, und er war halt jetzt der Letzte, der das Opfer auch noch lebend gesehen hatte, weil er hatte ihr geholfen, die ist irgendwie rausgeflogen in einer ihrer Unterkünfte, wo sie untergeschlupft ist und hat sich gesagt, ich pack mein Zeug zusammen und gehe nach Chicago. Und er hat sie halt aufgelesen an der Straße mit dem Auto, hat sie mitgenommen. Und ja, die beiden sind dann irgendwie erstmal Richtung San Diego gefahren, haben da übernachtet in einem Hotel. Und man sagt, er hat im Bett geschlafen und sie auf einem Sessel, weil sie sich so nicht richtig wohl gefühlt hat. Und am nächsten Morgen hat er sie dann zurück nach Los Angeles gefahren, weil sie sich auch überlegt hat, nee, das mit Chicago ist keine gute Idee jetzt im Moment. Was man weiß, dass Manley ihr geholfen hat am 8. Januar 1947, also einen Tag bevor sie erstmal verschwunden ist, ihr Gepäck aufzugeben. An einer Busstation oder Busdepot, von wo aus sie dann wohl gerne abgereist wäre zu ihrer Schwester. Ja, und er war der Einzige, glaube ich, zumindest, was man bei den Ermittlungen lesen kann, dass er sich einem Lügendetektor-Test unterzogen hatte und dazu nahm er noch ein Wahrheitsserum zu. Und dieses Wahrheitsserum ist eine psychoaktive Substanz, was eigentlich eine Droge ist, um halt ja Leute zu manipulieren, um also ich würde es fast behaupten, um ein Geständnis zu bekommen. Das ist also, ich glaube, das gibt's heute nicht mehr, oder? Das gibt's heute nicht mehr. Das ist auch so eine Anwendung. Dieses Wahrheitsserum, das geht so Richtung so Geheimdienstumfeld. Ich glaube, wir kennen das aus Filmen letztendlich. Aber damals hat man es wohl offensichtlich tatsächlich gemacht. Und Fakt ist, international wird das als eine Form von Folter geächtet. Ne? Also Wahrheitsserum sorgt halt dafür, dass dein Bewusstsein sich so weit verändert, dass du leichter zu Geständnissen und leichter vor dich herredest. Also es dreht sich da um Opiate, es ist teilweise, habe ich gelesen, LSD wurde genommen, Alkohol war auch okay. Also einfach nach dem Motto, wir füllen den Jungen jetzt mal richtig ab und dann schauen wir mal, was er dann zu erzählen hat, wenn so die Brücken und die Barrieren so fallen, ne? Mal einfach locker flockig kommen lassen. Ja. Das hat man eben versucht. Aber er hat beides. Er hat sowohl den Lügendetektor wie auch die Aktion mit dem Wahrheitsserum. Hier steht ihm, er hat es bestanden. Also das heißt, sie haben aus ihm kein Nichts. Geständnis rauslocken können. Auch ja, damit nicht. Es gibt ja mal diesen schönen Spruch, besoffene Kinder sagen immer die Wahrheit. Ja. Richtig, genau. Und ja. Da, ja, aber es hat ja scheinbar nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, nein. Ja, kommen wir zum nächsten Verdächtigen und das ist, glaube ich, Favorite Number One bei uns und auch definitiv, ja. Und in der heutigen Zeit wahrscheinlich auch immer noch der meistgehypte Dr. George Hodel, 46 Jahre. Ja, der hat ein Zentrum für Geschlechtskrankheiten geführt, aber während seines Medizinstudiums, während der Medizinstudie, hat er auch Chirurgie studiert. Ist im Jahre 1991 gestorben, das müsste man jetzt mal rechnen, also 1947, also der ist im hohen Alter gestorben, war 1947 war er 46, also er war schon ziemlich alt. Ja, soweit so gut, also wie gesagt, Chirurgie studiert und sein Sohn Steve war Inspektor bei der Mordkommission in Los Angeles und 2003 hat er behauptet, also der Sohn, dass er in dem Fotoalbum seines Vaters zwei Fotos einer Frau gefunden hat, also die der Elizabeth Short, also dem Opfer, sehr, sehr ähnlich sehen. Und er würde anhand die Handschrift von Briefen, die an die Presse weitergeleitet wurden, also wurden also nicht nur an die Polizei, auch an die Pressebriefe weitergeleitet, seines Vaters ähneln. Also wahrscheinlich war er sein Vater auch einer der vielen Leute, die halt gesagt haben, hallo, ich bin's. Und die Tochter von dem Dr. George Hodel hat auch noch behauptet, ja, dass Inzest betrieben wurde, aber hinsichtlich dessen wurde er freigesprochen. Aber wir kommen noch zu dem einen oder anderen Namen, aber den Namen Dr. George Hodel, den merkt euch mal bitte, da kommen wir noch zu. Cleo Short ist der nächste auf der Liste der Verdächtigen. Das ist der Vater der Toten und auch er wurde von Ermittlern ins Verhör genommen. Weil er wohnt inzwischen in Los Angeles und auch nur so 5 Kilometer entfernt vom Fundort der Leiche. Aber der hat gesagt, dass er überhaupt keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter gehabt hätte. Im Gegenteil, er hat angefangen, sich zu beklagen, dass seine Tochter halt eine Schlampe wäre. Das kann man mal so ganz klar so sagen. Genau so hat er es gesagt. Ja. Und das rührt daher, dass die zusammen gewohnt haben und sie hat sich halt geweigert, ihm hier irgendwie Wäsche und Küche zu machen. Und ja, er wimmert rum, er hätte sich nicht gekümmert. Ja, am Ende der Vernehmung war es dann so, dass er sich sogar geweigert hat, seine Tochter zu identifizieren. Und das hat dazu geführt, dass die Mutter des Mädchens tatsächlich von der Ostküste noch anreisen musste, um erstmal noch die Leiche zu identifizieren. Ja. Tja. Ekelpaket, aber ich würde mal sagen, als Mörder seines Kindes fällt er raus, weil die Untersuchungen haben nichts ergeben, was darauf hinweisen würde, dass er irgendwie in irgendeiner Form beteiligt gewesen wäre. Ah, aber wenn man jetzt die ganzen Verdächtigen schon so hört oder so, das sind schon alles irgendwie kranke Typen, die man da hat oder so. Genauso der nächste, Patrick S. O'Reilly, ist ein guter Freund von dem Nachtclubbesitzer. Das war der erste, den wir genannt haben, der ja auch einige der Ärzte kannte, weil dieser Patrick S. O'Reilly, der ist nämlich Arzt von Beruf und ja, der hat ein Hobby, möchte ich es nicht nennen, aber er hat wohl eine etwas eigenartige Art Sex durchzuführen. Er hat nämlich eine sadistische Ader bei seinen Sexualpraktiken und wurde zwar deswegen angezeigt, aber nie verurteilt. Also wir merken uns, also wir haben jetzt schon viele Leute, die wegen irgendwas angeklagt und wurden, aber die wurden alle nicht verurteilt. Der eine mit Inzest, der nächste sadistische Sexualpraktiken. Scheinbar, na gut, das heißt nicht scheinbar, man hatte damals wohl auch nicht so die Möglichkeiten, irgendwelche Sachen nachzuweisen und ja, aber aufgrund seiner sadistischen Sexualpraktiken ist er natürlich auch ins Visier der Ermittler geraten und gehört zu den Verdächtigen. Und laut seiner Akten wurde ihm bei einer Operation der rechte Brustmuskel entfernt. Die Ermittler überlegten damals, ob das ein Zusammenhang mit der Verstümmelung der rechten Brust des Opfers steht. Jetzt muss ich mir überlegen, da machen die sich, also ich meine, die standen so im Fokus, die Ermittler damals. Ich meine, das ist, also neben The Boy in the Box ist das jetzt auch noch, also ein sehr, sehr berühmter Fall, also von früher. Die standen also so unter Druck, die Ermittler, dass sie solche Gedankengänge haben. Mein Gott, der hat eine OP gehabt und deswegen hat er jetzt die Brust der Elizabeth Short zerstümmelt. Also da muss man echt mal überlegen, was für einen Druck die haben. Ja, die haben sich schon an jeden Strohhalm irgendwo festgehalten, ne? Mhm. Hat man so das Gefühl. Was ich bei O'Reilly interessant finde, das ist so ein Ding hier für die Verschwörungstheoretiker. Das wollen wir ja nicht, aber er steht definitiv in den Akten drin und vermerkt, dass er mit der Tochter des LAPD-Chefs verheiratet war eine Zeit lang. Eigene Meinung ist gefragt, auch hier in unserem Podcast. Da würde ich aber mal sagen, ob da nicht jemand eine schützende Hand drüber gehalten hat, möchte ich jetzt mal gar nicht so von der Hand weisen an der Stelle. Tja, dann erzähl doch mal was von Jack Anderson Wilson, aka Arnold Smith. Ja, Jack Anderson Wilson. Der ist eigentlich gar nicht erst im Fokus der Polizei gewesen, sondern der wurde von einem Schriftsteller irgendwie ausgegraben. Der hat sich nämlich zur Aufgabe gemacht, diese ganze Geschichte mal in einem Buch niederzuschreiben, also das, was er darüber weiß, The True Story of the Black Dahlia Murder. Und er hat Jack Anderson Wilson ins Spiel gebracht aus einem einfachen Grund, weil Wilson war in einem Mordfall verwickelt, und zwar von der 20-jährigen Georgette Elise Bauerdorf. Das war allerdings 1944, also 3 Jahre vorher. Aber was ihn so umgetrieben hat damit, ist die Art und Weise, wie Bauerdorf ermordet wurde, ähnelt sehr dem Tatmotiv und dem Prozess des Umbringens, wie auch bei Short. Nicht ganz in letzter endlicher Brutalität ausgeführt, aber sehr nah dran. Und die Polizei hat leider keine Chance gehabt, Anderson Wilson in irgendeiner Form noch zu packen, weil der ist bei einem Hotelbrand verstorben, bevor die Polizei ihn erreichen und mit ihm sprechen konnte. Tja, kommen wir zu den zwei letzten Verdächtigen. Das sind wohl die zwei berühmtesten, wobei ich nur den einen davon kenne. Den zweiten weiß ich nicht. Ist ein Musiker. Sagt der was, der zweite? Ich weiß das gar nicht. Mir hat er nichts gesagt. Ja, der sagt mir natürlich was. Aber kannst du gleich was zu sagen? Genau. Dann nehme ich mir den ersten, der schon mal vorhin angesprochene Orson Welles. Zum damaligen Zeitpunkt war der 31. Ja, war Regisseur und war auch Schauspieler. Der wurde natürlich auch verdächtig. Hatten wir ja schon erwähnt, weil man ihm ja auch ein Verhältnis mit ihr nachgesagt hat. Beziehungsweise er hat im selben Restaurant wie Short gegessen. Also man merkt schon, man hat sich wirklich an jedem Zipfel hochgezogen. Er hat mit ihr in einem Restaurant gegessen. Ja, Himmel, Herr Gott, nicht. Ich habe auch schon mit ganz vielen nicht unbekannten Leuten in einem Restaurant gesessen und auch schon mal ein Bierchen getrunken. Aber man hat sich wirklich an alles hochgezogen. Und 10 Monate nach dem Mord ist er dann nach Europa gegangen. Und im Netz steht halt die Aussage, war es Flucht. Ja. Glaube ich jetzt mal nicht. An der Stelle. Ja, kommen wir zu dem zweiten. Woody Guthrie. Wenn ich dir jetzt seinen bekanntesten Titel sage, dann wirst du sagen, ah ja, klar, kenne ich. This Land is Your Land. Ah, okay, ja. Ja, Country-Sänger, Folksänger. Und da dasselbe Spielchen eigentlich. Der hat halt irgendwie mal ein Problem gehabt, dass er einer Frau in Kalifornien Briefe geschrieben hat, so mit sexuellem Inhalt. Nochmal dazu gesagt, wir befinden uns 1947. Also da war das schon ein Fauxpas wahrscheinlich. Und man hat ihn dann gleich mal mitverdächtigt. Also es ist für mich völlig unklar, warum er da mit reingerät. Aber er ist genannt in den offiziellen Quellen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, steht er auch in den Akten mit drin als Verdächtiger. Ja, jetzt sind wir soweit mit den Verdächtigen durch. Wir haben eine Leiche, die auf brutalste Art und Weise umgebracht wurde. Es gibt aber noch so ein ganz, ganz offenes Rätsel. Zumindest in der heutigen Zeit könnte man einen Teil dieser Rätsel lösen. Und zwar geht es darum, wo hat Elizabeth Short die letzte Zeit nach ihr, nachdem sie am 9. Januar in diesem Biltmore Hotel war, oder nachdem sie es verlassen hatte, wo sie sich mit ihrer Schwester verabredet hatte, wo war sie, mit wem hat sie telefoniert oder hat sie jemanden erreicht oder sonst irgendwas? In der heutigen Zeit, klar, kann man Telefonate verfolgen. Das war damals natürlich noch nicht möglich. Es gab ja keine Handys und es gab halt nur Festnetz und ich glaube nicht, dass man damals Telefonate verfolgen konnte. Und die Ermittler haben damals halt spekuliert, ob sie dem Mörder bereits am 9. Januar, also in dem Hotel, da vielleicht in den Händen gefallen ist und der sie dann ja tagelang weggesperrt hat eventuell, weil sie war dann, ob sie jetzt vielleicht tagelang von der Bildfläche verschwunden war. Ich meine, sie war ja keine Unbekannte, sie war halt eine Hübsche, war halt, ich sag mal ein leichtes Mädchen vielleicht. Und es gab Dinge, die dafür sprachen, weil man ihren Koffer später am Busbahnhof gefunden hatte, ohne dass da was gefehlt hat. Also das Einzige, was man ja gefunden hatte, was fehlte an der Leiche, war halt das Portemonnaie und die Schuhe. Aber dieser Koffer, der stand halt am Busbahnhof und ich meine, ja, warum steht er am Busbahnhof? Na gut, man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, sie wurde am Busbahnhof angesprochen, weggefangen, keine Ahnung. Und ja, sie gilt auch als sehr eitel und man kann sich halt auch nicht vorstellen, dass sie einfach freiwillig ihren Koffer mit ihren Kleidern oder Klamotten dort stehen gelassen hat. Weil, ja, wer eitel ist, der achtet natürlich auf Körperpflege, auf sein Aussehen und ja, muss natürlich immer auch die frischesten Klamotten haben. Ja, das sind so die Rätsel der letzten Tage, aber es gibt natürlich zu dem Fall, was wir bei den anderen Fällen nicht hatten, Zweifel und offene Fragen. Ja, dann lass uns die offenen Fragen und Zweifel mal abarbeiten. Na, fangen wir an. War Elizabeth Short einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort, als sie ihren Mörder traf? Tja, mei. Also, das ist ja so ein. Glaube ich nicht. Also, ja. Ich komme immer auf dieses leichte Mädchen zurück oder so. Also, ich bin fast der Meinung, dass sie halt irgendwie, irgendwen kennengelernt hatte und wollte halt vielleicht wieder irgendeine Nacht mit irgendwem verbringen oder so. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt ihren Koffer am Busbahnhof gefunden, also spricht ja eigentlich alles dafür, dass sie irgendwie am Busbahnhof also entweder wen getroffen hat oder sie wurde halt einfach dort weggefangen und ja, vielleicht dann doch irgendwo eingesperrt. Also im Hotel ist sie nicht verschwunden, sie ist mit, also ganz klar, also wenn der Koffer am Busbahnhof ist, dann ist die an diesem Busbahnhof verschwunden. Also so sehe ich das. Ja, ich denke, das ist auch so ein Allgemeinplatz. Also, oder? Zur falschen Zeit am falschen Ort, das kannst du ja fast bei jedem Fall dann irgendwo anbringen als, ne, oder? Als Frage. Ja, kommt für die grausame Tat nur ein Täter in Frage, der geistig verwirrt war, wie Walter Bailey oder Robert Manley? Das finde ich schon interessanter, letztendlich. Also ja. Könnte man ja sagen. Ja. Also Robert Manley würde bei mir auf der Liste relativ oben stehen, weil junger Mann. Das war dieser 25-Jährige. Genau, das ist der 25-Jährige. Vertreter, das können wir noch sagen, das wissen wir, das kann man auch nachlesen. Der war eh viel unterwegs, war zwar verheiratet, aber alleine so ein junges Mädchen mal eben aufzugabeln an einer Kreuzung. Im zeitlichen Ablauf gesehen auch, wir sind immer noch 1947 die Ecke rum, wäre für mich ein Kandidat. Ja, Walter aber, Bailey. Wie gesagt, ich gehe auch von dieser Schlachtertheorie nicht weg, aber das taucht ja nie auf. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer Theorie, was ich ja angesprochen habe, warum man nicht gegen den Bailey ermittelt hat, weil er ja, wie du schon sagtest, in der Nähe des Tatort wohntest und er ja noch Chirurg war. Und ich gehe einfach mal davon aus, die haben sich erst Gedanken gemacht, als er 48 gestorben war, und haben halt festgestellt, dass er diese Krankheit dass seine Gehirnzellen wahrscheinlich abgestorben sind. Ich gehe mal davon aus, das haben die vorher ja gar nicht gewusst. Das haben die ja erst bei der Autopsie festgestellt. Und deswegen, ja. Ja, und dann lohnt auch nicht mehr, ne? Nee, wenn jemand tot ist, kannst du nicht mehr lang. Ja, gut, man könnte ihn nicht mehr belangen, aber man hätte zumindest eine Lösung für den Fall. Aber ich glaube, dass die damals total überfordert waren mit der ganzen Geschichte. Ne? Das ist ja der nächste. Das ist Dr. Hodel, das, oder das Hodel. Ist ja das haben wir ja gesagt, den Namen merkt euch. Das wäre jetzt das eventuelle Happy End für die Leni vom Enzygia Podcast. Das, was Klaus euch jetzt erzählt, ist sehr einleuchtend und eigentlich auch schon ziemlich hieb- und stiebfest. Leider ist in diesem Pressebericht, der kommt, nicht aufgeklärt worden, ob man die, ich spreche es mal ganz kurz, ich greife mal vor, die DNA-Spuren auch wirklich abgleichen konnte, weil das, da steht, mehr steht da nicht, also deswegen weiß man das auch nicht so genau, ne? Ja, wissen wir nicht, weil wir haben zu dieser Frage einen sehr interessanten Artikel gefunden, der ist vom 3. Februar 2013 und zwar in der Berliner Zeitung, BZ, sagt man in Berlin, glaube ich, kurz. Mhm. Und da lief unter dem Titel Mordfall Schwarze Dali gelöst, gab es einen Artikel. Und da berichtet das Blatt, dass 66 Jahre nach dem Mord sich ein Polizist aus L.A. sicher ist, den Fall gelöst zu haben. So, wen haben wir da? Es handelt sich um niemand anders als Steve Hodell. Das ist der Sohn von Dr. Hodell. Von dem haben wir vorhin schon gehört. Das ist der die Fotos im Fotoalbum gefunden hat bei seinem der Vater. Der auch bei der Polizei gearbeitet hat. Genau, der bei der Polizei war. Der hat die Fotos gefunden, hat gesagt, die Handschrift in den Briefen, die ich gesehen habe, könnte die von meinem Vater sein. Und er ist einfach überzeugt davon, dass sein Vater Elizabeth Short getötet hat. Und zwar hat er jetzt ein paar Sachen angebracht. Das Erste, was er sagt, bevor er verhört worden konnte, wirklich, ist sein Vater damals nach Asien ausgewandert. Dort ist er auch gestorben, 1991. Er hat aber geschafft, das Haus nochmal ausfindig zu machen, in dem die Familie 1947 lebte. Zum Zeitpunkt des Mordes war sein Vater wohl allein zu Hause, die Mutter war verreist. Und er hat sich ein paar Kollegen mitgenommen und Polizeihunde, die speziell darauf abgerichtet sind, Verwesungsgeruch zu erkennen. Und das wohl auch noch über so viele Jahre hinweg. Weiß ich nicht, ob und wie sowas geht, da kenne ich mich nicht aus. Auf jeden Fall hat der Hund wohl angeschlagen im Keller und zwar an 4 Stellen, wo dann nach Aussage von Hodell Junior eine Leiche gelegen haben muss. Die Beamten haben Bodenproben genommen und wie Hatti schon sagte, man wartet jetzt auf die Ergebnisse der DNA-Spuren, aber das berichtet uns dieser Artikel leider nicht und ich habe auch nichts mehr darüber gefunden. Steve Hodell ist überzeugt, sein Vater ist es gewesen. Also wenn ich das so lese, hört sich das alles an. Ich meine, ich weiß nicht, ab wann so ein Hund anspricht, ab wann gibt's Verwesungsgeruch. Ich meine, in den ganzen Fällen, oder jetzt das ist ja der dritte Fall, wir haben ja nie so richtig wirklich Informationen von den Fällen, wie lange liegt die Leiche da, wie sieht die Leiche aus. Ich meine, gut, hier wissen wir, auseinandergeschnitten, zerstümmelt und bla bla bla. Im letzten Fall, ja, das war das Mädchen da an dieser Raststätte. Wenn man den Aktenzeichen XY-Bericht gesehen hat, dann hat man nur noch einen Totenkopf, nur noch ein Skelett gefunden. Das stand aber nirgends beschrieben, was für ein Zustand die waren. Und wenn man jetzt hört, dass Hunde auf Verwesung ansprechen, ab wann kann so ein Hund Verwesungsgeruch wahrnehmen? Also ich sag jetzt mal, heute stirbt jemand, liegt irgendwo im Treppenhaus und wird dann halt abtransportiert und dann, wenn man einen Hund nimmt, reagiert er schon darauf. Ich meine, das sind so Sachen, ich habe ja schon gesagt, also es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen interessanten Gesprächspartner, den wir mal interviewen möchten, sei es Forensiker, Gerichtsmediziner oder wegen mir auch Leute, die Polizeihunde haben, dann könnte man die fragen, wann so ein Hund anschlägt. Ich meine, und wenn man jetzt überlegt, 66 Jahre oder über 60 Jahre danach schlägt so ein Hund noch an, das ist ja der Wahnsinn. Ja, das würde mich auch interessieren. Also da können wir mal schauen, ob wir irgendwen mal kennen oder Ja, irgendwann machen wir mal eine Spezialfolge. Ja. Also ich habe ja irgendwann mal diesen Marc Benecke angesprochen. Ja. Irgendwann schreiben wir den einfach mal an und sagen, hier, pass mal auf, genau. Wenn wir richtig im Thema drin sind, wenn wir mal so 10, 15 Fälle durch haben, hier, hör dir das mal an, hast du Bock da, uns mal. Ja, es müssen ja nur einfache Sachen sein. Solche Sachen wie, wann schlägt so ein Hund an, wann entsteht Verwesungsgeruch oder so. Das, klar, das kann man wahrscheinlich erst nachgoogeln, aber da gibt's dann wahrscheinlich auch nur schwammige Aussagen zu. Aber wie gesagt, also für mich ist jetzt nach dieser Aussage und mit diesem, auch wenn wir jetzt nicht wissen, die DNA-Spuren, ist halt einfach dieser Dr. Hodel oder so, oder das ist der Mörder. Wobei die das stärkste Motiv hat ja wer anders, und zwar dieser Clubbesitzer, dieser Mark Hansen, der war krankhaft eifersüchtig, und der hätte scheinbar ja auch das stärkste Motiv für einen Mord. Und man weiß ja auch nicht, was er im letzten Telefonat mit dem Opfer besprochen hat. Und er hat natürlich auch widersprüchliche Angaben zu dem Telefonat gemacht. Ja. Ja, der hat Eifersucht, hört man oft, ist ein starkes Motiv. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch mit Mark Hansen, weil der Zustand der Leiche, das musste auch erstmal. Ja, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es muss erst mal auf die Reihe kriegen, so einen toten Körper so zu zerlegen. Und da halte ich einen Clubbesitzer, also so wie ich mir Clubbesitzer vorstelle oder wie ich es auch kenne aus meinem zweiten Berufsleben als Musiker, das sind eher Leute, die Arbeit scheuen, ne? Die lassen dann vielleicht arbeiten. Gut, vielleicht hat jemand beauftragt, aber das ist jetzt alles dann wieder irgendwie so Spekulation. Theorie, ja. Ja, also das für ist mich, klar, Eifersucht, immer ganz großes Thema, glaube ich, bei jedem Mordfall, wenn es irgendwo dran ist. Aber für mich auch definitiv, würde ich sagen, Dr. Hodel. Oder ja, das ist genauso, wie du vorhin sagtest, ja. wie du als Mörder eine Frau ins Spiel gebracht hast. Die zerlegt die auch nicht so. Für die ist auch nur entscheidend, so Kontrahenten aus dem Weg räumen. Ich fange jetzt nicht mehr an, das Ding zu das Opfer zu zerlegen. Also das ist ähnlich wie bei diesem, ja, Mark Hansen. Das ist das Gleiche. Ja, da würden wir dann über zwei Täter reden. Also dann wäre es keine Tat, die jemand alleine gemacht hat. Das wäre dann irgendwie nur zu zweit machbar an der Stelle. Ja. Alles in allem bleibt es aber ein ungelöster Fall. Mit 25 potenziell Tatverdächtigen. Ja. Ja. Es gibt wohl den einen oder anderen Hobbydetektiv, der sich daran noch macht. Und bis heute gibt es natürlich auch leider keine glaubhafte, ernsthafte Lösung, auch wenn dieser Zeitungsbericht da über dem Dr. Hodel sehr, sehr in die Richtung geht. Aber leider können wir nicht sagen, ob die DNA-Spuren in die richtige Richtung geführt haben, weil dann könnte man ganz klar sagen, DNA, dann passt es. Aber für mich ist es schon interessant, dass die Hunde angeschlagen haben in dem Keller, weil das spricht ja auch wirklich alles dafür, so was wir jetzt die ganze Zeit aufgerollt haben. Okay, man hat jetzt gedacht, sie war ein paar Tage nicht da, gefangen gehalten. Ja, war sie jetzt in diesem Keller ein paar Tage gefangen gehalten oder wurde sie missbraucht, hat ein paar Tage da tot gelegen. Alles das spricht ja dafür, was die BZ da aufgedeckt hat. Aber wie gesagt, interessant wäre natürlich, wenn man jetzt Informationen über die DNA-Spuren hätte. Ja, somit, Klaus, ist es, glaube ich, bisher unsere längste Folge und wir können zumindest für uns erstmal den Fall abschließen. Oder möchtest du noch was dazu beitragen? Nein, ich denke, wir können das abschließen, weil soweit wir wissen, die Polizei selber, also das LA Police Department glaubt auch nicht mehr ernsthaft an eine Lösung. Und was man natürlich sehen muss noch an der ganzen Geschichte, der tatsächliche Mörder, wir haben 2016, der wird mittlerweile wahrscheinlich auch schon verstorben sein. Also der hat, wenn, hat er sein Geheimnis mit ins Grab genommen und belangen kann man ihn nicht mehr. Man kann versuchen, es aufzuklären, aber ich denke nicht, dass da noch irgendwie was kommt an der Stelle. Nee, ich würde sagen, Fall abgeschlossen. Ja, und bevor wir den Fall wirklich abschließen und Klaus zum Krimi-Rätsel kommt, gibt es das erste Mal eine kleine Überraschung für euch, weil wir haben uns beide die DVD besorgt zu diesem Film. Es gibt nämlich eine DVD. Wir haben beide die DVD geschaut. Also von meiner Seite, und ich gehe mal davon auch aus, von Klaus seiner Seite, wird es keine Aussage zu dieser DVD geben, weil jeder kann sich die DVD gerne kaufen, kann sich sein eigenes Urteil machen. Ist es realitätsgetreu? Tauchen die Personen auf, die wir euch alle genannt haben? Aber wir haben gesagt, also eine DVD möchten wir gerne verlosen. Und wir haben uns im Vorfeld geeinigt, die Leute, die uns einen Audiokommentar schicken und schreibt bitte eine E-Mail rein, wenn ihr einen Audiokommentar schickt, dass wir den auch veröffentlichen würden. Die würden wir dann alle in die nächste Folge reinschneiden, damit wir eine Genehmigung von euch haben. Alle die würden an eine Lostrommel kommen und ja, und dann ziehen wir da raus einen Gewinner und der wird dann halt eine Original-DVD von The Black Dahlia von uns gewinnen und werden wir dann zuschicken. Ja, sollten wir keine Audiokommentare kriegen, ja, dann behalten wir die DVD. Also einer von uns beiden wird seine rausschicken. Wir schauen mal, wer das machen wird und ja, Klaus, habe ich das so in deinem Sinne erzählt? Ja, passt. Ihr könnt uns natürlich auch einen Audiokommentar schreiben, beziehungsweise man sagt Audiokommentar schreiben mittlerweile, hat sich ja, so ja. durchgesetzt. Ja. Einen Audiokommentar schicken und könnt auch dabei schreiben, ihr dürft es senden, aber bitte schickt mir die CD nicht, weil ich finde den Fall so gräuselig. Ich möchte das nicht noch in Dolby Surround und Farbe unbedingt haben. Würde ich durchaus verstehen. Weil mich hat das Ding echt umgetrieben jetzt, die letzten, ne, was sind zwei Wochen, ne? Ja. Ja. Ja. Der nächste Fall wird wahrscheinlich, ich habe mich da noch gar nicht mit befasst, aber allein der Name schon macht mir schon Angst. Ja. Den hast du diesmal rausgeholt. Also du hast ja, hilf mir mal, ein Buch hast du und da ist auch dieser Fall drin, ne? Ja, das stimmt. Ich habe da so ein Buch, Akte ungelöst heißt das. Ich habe mehrere Bücher jetzt mittlerweile zu diesem Themenkomplex, weil es mich halt wirklich auch gerade anfixt und weil ich traue mich immer nicht zu sagen, es macht Spaß, aber es ist interessant und es ist unterhaltsam und kurzweilig, sich damit zu beschäftigen. Ja, gut. Kommen wir aber jetzt an der Stelle zu dem neuen Krimi-Rätsel. Ich habe hier einen Fall. Da heißt es, geisteskranker Gourmet. Trotz Knoblauch und Thymian wollte das gut abgehangene Hauptgericht nicht recht munden. So, und mehr Info gibt es dieses Mal nicht. Boah, Alter, nicht, dass wir schon so einen krassen Fall haben. Also mir geht ja gerade hier, mir gehen ja Sachen durch den Kopf, okay? Wir reden da gleich drüber, wenn die Aufnahme gestoppt ist. Also von meiner Seite gibt's nur noch zu sagen, guckt euch die Links an, die wir dabei haben. Da findet ihr zumindest den einen oder anderen Link, wo wir die Informationen haben von den ganzen Zeugen, ganzen Ermittlungen. Es gibt ein paar Links zu Fotos, zumindest so was offiziell ist. Wer sich ein bisschen näher damit befasst oder so, wird auch, also nicht unbedingt auf YouTube, aber wird in irgendwelchen Foren auch Videolinks finden, wo noch Fotos als Diashow zusammengestellt sind, die nicht so schön sind, aber die Links werden wir so nicht rausgeben, weil es ist echt, ja, strange. Ja, abschließend kann ich nur sagen, wir freuen uns auf Audiokommentare oder auch so ganz normale Kommentare. Und wenn ihr wirklich dann die DVD gewinnen wollt, dann müsst ihr uns einen Audiokommentar schreiben. Cool wäre es natürlich, wenn ihr das so macht wie Sönke in der einen Folge. So ein bisschen gruselig. Also freesounds.org, da gibt's freie Sounds, dann gibt das so ein bisschen Atmosphäre für die nächste Folge. Ja, von meiner Stelle sage ich ganz einfach mal, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich verabschiede mich auch. Passt auf euch auf. Servus. Case closed.